Erkennt die Soldaten im grauen Kleid, sie sind ohne Furcht, ohne Tadel, in jeder Sekunde zum Einsatz bereit. Ihr Name ist höchster Adel. Wir Fallschirmjäger haben im Kampf uns verschworen. Nichts gilt das Leben, wenn uns Deutschland ruft. Wir Fallschirmjäger haben im Kampf uns verschworen. Nichts gilt das Leben, wenn uns Deutschland ruft. Und schweben wir durch den weiten Raum, um uns nur die heilige Stille. Was Schönes gibt es im Leben wohl kaum, uns alle, uns eint dann ein Wille. Wir Fallschirmjäger haben im Kampf uns verschworen. Nichts gilt das Leben, wenn uns Deutschland ruft. Wir Fallschirmjäger haben im Kampf uns verschworen. Nichts gilt das Leben, wenn uns Deutschland ruft. Sekunden schon später sind wir am Feind und schlagen ihm alles in Scherben. Und hat er auch grad noch zu siegen gemeint, jetzt muss er unweigerlich sterben. Wir Fallschirmjäger haben im Kampf uns verschworen. Nichts gilt das Leben, wenn uns Deutschland ruft. Wir Fallschirmjäger haben im Kampf uns verschworen. Nichts gilt das Leben, wenn uns Deutschland ruft. Und ruft uns der Herrgott zum letzten Kampf, ist alles dann aus und zerschlagen. Erbebt unser Körper im Todeskampf, so werden die Lippen noch sagen. Wir Fallschirmjäger haben im Kampf uns verschworen. Nichts gilt das Leben, wenn uns Deutschland ruft. Wir Fallschirmjäger haben im Kampf uns verschworen. Nichts gilt das Leben, wenn uns Deutschland ruft.